alles kommt raus aus dem Kelly. Handy bleibt auf lautlos. Mehr Flavor als Seattle an der East Coast. The Beats fett wie Camel Toast. An dicken Hose auf den der Chief seine Flows loslässt. Ich verkauf meine Platte an Homeless Penner, denn die wärmen sich damit, als wär sie Zeitungspaper. And Laser Hater sind unten durch wie grabgehende Heizungsabläser. Du, der sich in Ableaser fährst, damit deine Kids in die Kita. Mein Zweisitzer verbrät alleine beim Start auf der Auffahrt 20 Liter. Ich pump dann dort meine eigene Lieder und fahr mit der 300 den lila Wolken entgegen. So fly eigentlich, müsste Karre abheben. Ich zieh an euch vorbei in euren Hundehütten, denn ihr seid lediglich Pfeifen, die sich mit Facebook-Likes brüsten. Yeah. Ey, yo, abgehen und Gras heben, abgehen und Gras heben. Über Beach schweben, ich check von Metropolen in das Nachtleben. Na, na, Nachtleben, keine Acht geben, sondern abgehen und Gras heben, abgehen und Gras heben. Über Beach schweben, ich check von Metropolen in das Nachtleben. Na, na, Nachtleben, keine Acht geben, sondern abgehen und Gras heben. Yo, hier geht's heißer zu als im Death Valley. Wir trinken Hennessy und die Ladies Sack mit Cranberries drin. Mr. Mochi schüttelt sowas aus der Hand wie Wolverine seine Klingen. Und alle ziehen am Blunt, Kühlkisten gefüllt bis zum Rand. Wir chillen über überheißen Sand. Ey, ich tanze nicht, ich tank nach'm Whisky-Wein, als wär's das Erntedankfest. Und du löst deine Quests bei diesem weltbekannten Cyber-Nerd-Treff. Aber deine riesigen Kollegen existieren leider nicht, als wären sie die von Shia LaBeouf. Fick auf'm Dresscode, wir sind wie Ferris Mongos mit deliziösen Reime-Kombos. Ey, wie dich im Tourbus auf Reisen weinen lassen. Mr. Mochi trägt ein Ötti-Kasten in Gucci-Taschen. Willst du unerkannt bleiben, sag ich Gucci-Masken, denn das ist verständlich bei so'n ungewollten Grimassen. Yeah. Ey, yo, abgehen und Glas heben, abgehen und Glas heben. Über Beach schweben, ich check von Metropolen das Nachtleben. Na, na, Nachtleben, keine Acht geben, sondern abgehen und Glas heben, abgehen und Glas heben. Über Beach schweben, ich check von Metropolen das Nachtleben. Na, na, Nachtleben, keine Acht geben, sondern abgehen und Glas heben. Abgehen und Glas heben. Über Beach schweben, ich check von Metropolen das Nachtleben. Na, na, Nachtleben, keine Acht geben, sondern abgehen und Glas heben, abgehen und Glas heben. Über Beach schweben, Sir Mochi checkt von Metropolen das Nachtleben.